Komende uur ga je luisteren naar een interview dat ik maakte met de West-Berlijnse criticus en essayist Eike Geisel. Eike Geisel behoort tot de generatie van de 68ers in Duitsland. Hij is sterk beïnvloed door de kritische theorie van Adorno, Horkheimer, Günther Anders en Hannah Arendt, om maar een paar te noemen. Eike Geisel schrijft onder andere voor het maandblad Concreet. En in het komende uur ga je luisteren naar een gesprek over een aantal tentoonstellingen die te zien zijn in Berlijn in de periode van winter-voorjaar 1992. Het zijn drie tentoonstellingen. De Jüdische Lebenswelten, een hele grote tentoonstelling, waar alle nog overgebleven Joodse schatten zijn uitgestald. En Eike Geisel is niet de enige criticus die deze verzamelwoede van de Duitsers in verband brengt met het fascisme. Dan heeft hij ook zelf een tentoonstelling gemaakt over de Jüdische Cultuurbund. En vervolgens laat hij zijn licht nog schijnen op een tentoonstelling in het onlangs geopende museum dat gevestigd is in de Wannsee-villa, waar in 1942 de zogenaamde Wannsee-conferentie werd gehouden, geheime conferentie van de nazi-top, waarin besloten werd tot de Endlösung van de Joden. Goed, gaan we luisteren naar een gesprek met Eike Geisel. Die Ausstellung im Martin Gropius-Bau in Berlin, die jüdische Lebenswelten, hat es in sich, glaube ich, dass sie wiederum Besucherrekorde brechen wird. Und es wird auch ein Vergleich gemacht mit der Preußen-Ausstellung und gesagt wird, dass noch mehr Leute diese Ausstellung besuchen werden. Warum ist das so? Also bei den Besucherrekorden weiß ich nicht, welches der Vergleichsmaßstab ist. Ich glaube eher, das ist die Grüne Woche oder die Rundfunkausstellung, die ungefähr 400.000 bis 500.000 Zuschauer gehabt haben oder Besucher. Ob die jüdischen Lebenswelten diesen Rekord erreichen, bin ich skeptisch. Im Moment hat es, glaube ich, 200.000 Besucher gehabt. Das ist die Halbzeit dieser Ausstellung. Und der Vergleich mit der Preußen-Ausstellung ist natürlich auch zutreffend, aber in anderer Hinsicht, weil die

mit Sobol zusammen, Entschuldigung, wir haben damals mit Sobol zusammen viel diskutiert, wie dieses Stück in Deutschland aufgenommen werden könnte und wie es dann auch aufgenommen worden ist. Ich habe dazu eine Reihe von Beiträgen dann auch geschrieben. Und während dieser Überlegungen, warum dieses Stück damals in Deutschland so erfolgreich gewesen ist, nämlich der Tenor war, die Opfer haben sich gut amüsiert und es gibt eine Wahlverwandtschaft zwischen Opfern und Tätern, also Sachen, die heute alle schon fast also zum Normal, zur geistigen Normalkost in der Vergangenheitsbewältigung gehören. Da ist mir damals durch reinen Zufall, muss ich sagen, ich bin kein Historiker, durch reinen Zufall aufgefallen, dass es mitten in Berlin sowas gab, da musste man nicht nach Osteuropa gehen, dass es mitten in der Befehls- und Kommandozentrale des Dritten Reiches ein jüdisches Theater von Juden, für Juden unter der Aufsicht der Gestapo gab, und zwar bis 1941. Das ist, erstmal war das für mich eine Sache, die ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Wie war es möglich, dass von 1933, ich wusste, dass alle jüdischen Künstler rausgeworfen wurden aus Theatern und Konzertbetrieben, das wusste ich alles, aber ich wusste nicht, dass die erstens eine Art Selbsthilfe Unternehmen gegründet haben, dass Tausende von Schauspielern, Musikern, Tänzern, Sängern, Dirigenten, also alles, was zum Betrieb eines großen Opern- oder Theaterhauses gehört, dass sie das alles selbst organisiert haben. Dann habe ich auch wiederum durch reinen Zufall einen ehemaligen Schauspieler dieses Theaters kennengelernt, der hier in Berlin gelebt hat und immer noch Theater gespielt hat, und zwar an dieser prominenten Berliner Schaubühne. Ein alter Mann, selbstverständlich, ungefähr 70 Jahre, der hieß Martin Brandt, und er spielte zusammen auch mit einem älteren Kollegen namens Bernhard Minetti, ein großer Nazi. Vor dem lag die ganze linke Belegschaft der prominenten Berliner Schaubühne auf dem Bauch, verehrte Bernhard Minetti. Keiner dieser politisch engagierten Schauspieler hat jemals Martin Brandt gefragt, was hast du in den 30er Jahren gemacht? Bei Minetti hat es auch nicht, aus anderen Gründen nicht so interessiert. Und dieser Schauspieler wurde dann im Verlauf der nächsten beiden Jahre unsere Hauptauskunftsquelle für dieses Unterfangen. Also wir wollten das etwas genauer recherchieren. Dann hat eine Sendeanstalt sich davon überzeugen lassen, dass wir, also Henrik Broder, dieser Kollege von mir aus Jerusalem, mit dem ich das zusammen gemacht habe, eine Rundfunkanstalt hat sich überzeugen lassen, dass wir einige dieser Mitarbeiter aufsuchen, die im Jüdischen Kulturbund, hieß das Unternehmen, gearbeitet haben, und dass wir daraus einen Dokumentarfilm machen. Und das war sozusagen die Vorrecherche dann für die Ausstellung, die jetzt stattfindet. Am Schluss der Dreharbeiten, und als der Film fertig war, haben wir eine ganze Menge von Dokumenten in der Hand gehabt oder wussten, wo Dokumente liegen. Und uns kam der Gedanke, diese Dinge können doch nicht einfach dort liegen bleiben oder verloren gehen, weil oft haben die Kinder der Immigranten überhaupt kein Interesse mehr an der Geschichte ihrer Eltern, sprechen oft auch kein Deutsch und wussten oft viel weniger über die Geschichte ihrer Eltern als wir selber, die wir das recherchiert haben. Und ein zweiter Grund kam hinzu, die Immigranten dachten, als wir sie darauf ansprachen, ob sie sich nicht mit dem Gedanken anfreunden könnten, ihr Material in ein Archiv zu bringen. Sie empfanden diese Aufforderung als eine Art späte Rehabilitierung ihrer Tätigkeit. Und waren sie natürlich bass erstaunt, dass überhaupt jemand kam und sich für ihre Geschichte interessiert hat, weil, Gott, wir waren, das war, wie man sagt, 5 nach 12. Die meisten waren schon tot und die Geschichte hätte 30 Jahre, 20 Jahre früher geschrieben oder dokumentiert werden sollen. Also sie waren erstens furchtbar erstaunt, dass da so zwei junge Figuren aus der Bundesrepublik und aus Israel kamen und sich für ihre Theater- oder Konzertlaufbahn interessierten. Und auf der anderen Seite sahen sie dann auch, dass es, wenn die Dokumente dann im Archiv liegen, dass das sozusagen sie zwar nicht zu spät, aber nicht zu spät immerhin noch rehabilitiert. Nie haben sie irgendeine Anerkennung dafür bekommen. Nie hat sie ein deutsches Theater aufgefordert, komm zurück an unsere Bühne. Also wie überhaupt keiner von den Emigranten aufgefordert worden ist, nach Deutschland zurückzukommen. Vielleicht ein Beispiel, ein Schauspieler, der bei der Premiere dieses jüdischen Theaters 1933 die Hauptrolle in Nathan dem Weisen gespielt hat. Das einzige Mal, dass in der Nazizeit überhaupt dieses Stück gespielt worden ist. Und dann noch von einem jüdischen Theater. Das ist eine so bizarre Geschichte, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Aufklärungsstück, das die Toleranz beschwört und die ganzen Illusionen, die in der deutsch-jüdischen Kultur- und Geistesgeschichte geherrscht haben, werden von den Juden sozusagen als Protest nochmal gegen die Nazis unter Aufsicht. Und unter Aufsicht auch der Nazis. Natürlich die Gestapo saß immer im Parkett. Ja? Und dieser Schauspieler ging nach Hollywood. Der hat es, wie Gott sei Dank sehr viele aus diesem Theater noch geschafft zu emigrieren, ging nach Hollywood und dort suchte man zu dieser Zeit Leute mit deutschem Akzent, die in Anti-Nazi-Filmen, muss man sagen, mitspielen. Also so kam es, dass der Nathan, der jüdische Nathan aus dem jüdischen Ghetto-Theater in Berlin innerhalb von kurzer Zeit ein viel gefragter Nazi-Darsteller in Hollywood wurde. Und als er nach 1945 nach Deutschland zurück wollte, schrieb er an sein ehemaliges Theater, nämlich an die Frankfurter Städtischen Bühnen, er möchte gern wieder ein Engagement in seinem Theater. Daraufhin schrieb ihm der Intendant des Theaters, ein bekannter Regisseur, damals Harry Buckwitz, schrieb ihm zurück, sein Charakterfach könnte man an einer deutschen Bühne nicht gebrauchen. Der kannte ihn als Nazi-Schauspieler aus Hollywood dann. Also erstmal musste er als Jude aus Deutschland raus und durfte als Nazi nicht mehr zurück dann, ja. Er hat einen Verbrauch, so im Film würde man sagen, er hat ein verbrauchtes Gesicht gehabt. Ja? Und so erging es einer ganzen Reihe von deutschen, deutschsprachigen Schauspielern, deutschen Schauspielern natürlich, die im jüdischen Theater gespielt haben und die, wenn sie in Amerika weitermachen konnten, natürlich in diese Knallchargen, diese Nazis, die man aus amerikanischen Filmen kennt, die teilweise sehr witzig gespielt worden sind. Ich habe eine ganze Reihe von diesen Filmen in Amerika angeguckt und die leben tatsächlich von diesen Emigranten-Schauspielern, also to be or not to be oder selbst in Casablanca, der eine, der sagt, how much watch, such much watch, ja, einer von diese kleinen Nebenrollen, die das Flair dieser Filme dann auch ausmachen, die kamen hier zum großen Teil aus Berliner Theatern, aus dem jüdischen Theater, wenn sie emigrieren konnten, das muss man dazu sagen. Eine ganze Reihe von Schauspielern und Musikern vor allem hat das nicht mehr geschafft und ist bei der Schließung des Theaters 1941 dann innerhalb weniger Jahre oder kurzer Zeit dann nach Osten deportiert worden. Gibt es einen Grund, warum diese Geschichte nicht geschrieben wurde? Ist diese Geschichte so voll mit Widersprüchen oder Paradoxe, dass man das nicht so eindeutig lesen kann? Oder was für einen Grund gibt es? Es hat eine Reihe von Gründen, warum die Geschichte nie geschrieben worden ist. Ein Grund ist mit Sicherheit der, dass es bis heute keine Geschichte der nationalsozialistischen Kulturpolitik gibt. Das ist mit Sicherheit ein Grund. Es gibt also wenige Untersuchungen über die Nazifizierung des deutschen Theaters. Weil wenn es eine solche Geschichte gäbe, läge offen auf dem Tisch, was mit den jüdischen Kollegen damals passiert ist, wie sie aus den Theaterbetrieben entfernt wurden, wie die künstlerischen Kriegsgewinnler schon in den Stadtlöchern saßen 1933 und wie die mit allen Mitteln versucht haben, also ihre jüdischen Konkurrenten auszuboten. Das ist der eine Grund. Das ist nie geschrieben worden. Schauen Sie, es ist ja erst vor einigen Jahren die Geschichte, was weiß ich, der Nazi-Juristen geschrieben worden. Alle diese Dinge, die was mit der Kontinuität also des deutschen Verwaltungsapparates zu tun hatten, sind sehr spät gemacht worden, aus einsichtigen Gründen. Also wenn ein Staatssekretär bei Adenauer Globke hieß, ein hoher Nazi-Beamter, dann ist klar, dass solche Dinge immer unter den Teppich gekehrt wurden. Und das galt auf der anderen Seite natürlich erst recht also für solche Bereiche wie die Hochschulen oder wie für die Ärzte oder beispielsweise dann auch das Theater und der Musikbetrieb. Da gibt es relativ wenige Untersuchungen bislang, also wenige empirische Untersuchungen. Über die Nazi-Ästhetik gibt es genügend Untersuchungen. Das ist relativ ungefährlich, ja? Weil das sind ästhetische Fragen, aber das andere sind ja politische und personelle Fragen. Ja? Mhm. Und es gab ein kleines Büchlein eines Beteiligten, das hieß Jüdisches Theater in Nazi-Deutschland, eines damals am Jüdischen Theater Beteiligten, der lebt in Jerusalem, ist der Korrespondent der Frankfurter Rundschau. Der wurde als Heute würde man sagen, als zionistischer Partisan wurde er in diesen Betrieb reingeschleust, weil er sollte dieses jüdische Theater auf eine zionistische Linie verpflichten. Er ist natürlich kläglich gescheitert damit. Und der hat in den 60er Jahren ein kleines Büchlein geschrieben, was sozusagen die erste Arbeit überhaupt war, die aber kaum, also von den Historikern ohnehin nicht beachtet wurde und von Theaterwissenschaftlern im engeren Sinn überhaupt nicht. Und wir haben mit dieser, das muss man nur nebenbei, ohne dass ich mir auf die Schulter klopfe, wir haben mit dieser Ausstellung und mit diesem Film, den wir gemacht haben, einen Anstoß gegeben zu Hunderten von Doktorarbeiten, also Dissertationen und Magisterarbeiten. Also im Augenblick kann sich, glaube ich, das Archiv der Akademie der Künste vor Anfragen von Wissenschaftlern, und zwar nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt, also kaum retten. Dass das zur selben Zeit wie die jüdischen Lebenswelten stattfindet, das ist sehr schade, weil die Ausstellung war geplant, im letzten Jahr stattzufinden. Aber die Leitung der Akademie der Künste hat sich überlegt, es wäre möglicherweise besser, das im Zusammenhang mit dieser Großausstellung zu machen, was natürlich zur Folge hat, dass das, es geht nicht unter. Es ist eine thematisch begrenzte Ausstellung und es ist eine zeitlich begrenzte Ausstellung, die geht von 1933 bis 1945, weil ein Kapitel über die Vernichtung und die Deportation vieler Künstler mit angeschlossen ist. Aber der Kulturbund hat selbst nur existiert bis 1941. Also ist zeitlich eine ziemlich begrenzte Ausstellung. Es geht also nicht 3000 Jahre jüdische Geschichte wie im Gropiuspaar, sondern ich glaube die für Deutschland und für die Gegenwart entscheidenden 12 Jahre, die mit Sicherheit nachhaltigere Wirkung haben als die 3000 Jahre jüdische Geschichte vorher. Diese Ausstellung hätte zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden sollen vorher. Und sie war eigentlich auch gedacht als zur 50. Wiederkehr der Schließung des Theaters, also 1991. Und sie zeigt, denke ich, im Unterschied zu den jüdischen Lebenswelten, wo diese zwölf Jahre, 33 bis 45, kaum vorkommen oder eingebettet sind in die Geschichte des ewigen Antisemitismus oder in die jüdische Geschichte, als wäre 33 bis 45 jüdische Geschichte, sondern das ist europäische und im Englischen sind deutsche Geschichte. Also alles das spielt keine Rolle bei der Ausstellung, sondern sie versucht zu zeigen, ein ganz paradoxes, groteskes Kapitel, das aus dem einen Grund, den ich vorher schon erwähnt habe, nicht im Vordergrund stand und auch vielleicht auch noch aus einem anderen Grunde. Weil in Deutschland gab es wie in anderen Ländern eine jüdische Vertretung, von den Nazis installiert, beaufsichtigt. In Holland heißt das Judenrat, in Osteuropa heißt es auch Judenrat. In Deutschland hat es immer den etwas keimfreien Namen, die Reichsvereinigung oder die Reichsvertretung. Noch nie hat ein Historiker gewagt zu sagen, diese Reichsvertretung, mit der an der Spitze stand der prominente, berühmte Rabbiner Leo Beck, das ist ein Judenrat. Das, in der Literatur käme niemand oder kam bislang niemand auf den Gedanken, dass das tatsächlich mit fortschreitender Zeit ein Erfüllungsorgan der Nationalsozialisten geworden ist. Daran ist nichts zu beschönigen und es nimmt auch Leo Beck oder den anderen Vertretern der deutschen Juden kein Gramm von ihrer Würde und ihrem Ansehen. Aber darüber es gibt nicht einmal eine Arbeit darüber. Es gibt nicht einmal eine Geschichte der Reichsvertretung. Und aus mehreren Gründen, wegen dieses Berührungstabus natürlich. Und natürlich auch, weil die Akten zu einem großen Teil lagen sie in den ehemaligen Archiven der DDR oder in den Archiven der ehemaligen DDR und sind erst seit, wie gesagt, anderthalb Jahren liegen sie auch offen. Ich habe mich dort also auch 3 Monate umgesehen und es gibt, wenn man die Dokumente der Verwaltungstätigkeit des Judenrates in Amsterdam anschaut und das, was die jüdischen Funktionäre in den letzten Jahren machen mussten, gibt es überhaupt keinen Unterschied. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Und das ist ein Grund mehr, warum also auch nie die Geschichte dieses jüdischen Kulturbundes, der eine großartige, also nicht nur eine großartige, sondern in quantitativer Hinsicht eine große Organisation war. Ungefähr 70.000 bis 80.000 Juden waren als Abonnenten dort eingeschrieben. Das war eine ähnlich wie die Volksbühne organisierte Bewegung, also von den Mitgliedern finanziert. Und dieses Unternehmen war von Anfang an ein zwieschlächtiges Unternehmen. Also was hat damit zu tun, dass man sagen kann, dass der Kulturbund Unterhaltung geboten hat und dass damit auch dieses Groteske, was du meinst, da reinkommt? Grotesk ist es ja auch im Konzentrationslager, oder grotesker kann man sich das gar nicht vorstellen, wenn in Theresienstadt das Verdi-Requiem aufgeführt wird und nach jeder Aufführung werden die Sänger in den Zug gesteckt und nach Auschwitz verfrachtet. Oder wenn in Westerbork ein Kabarett mit dem Titel Leichen am laufenden Band gespielt wird. Also grotesker kann man sich das gar nicht vorstellen. Mel Brooks kann es nicht grotesker machen, als es in dieser Wirklichkeit gewesen ist. Das war natürlich 1933 am Anfang nicht abzusehen. Es war auf der anderen Seite war wohl etwas zu sehen, was natürlich je nach Stand, nach politischem Standort oder nach gesellschaftlichem Standort auch unterschiedlich gesehen wurde. Also ein Großteil der mittelständisch orientierten Juden, die das Theater gegründet haben, die alle zu den Theaterinstitutionen und Kulturinstitutionen in Berlin oder in Deutschland gehörten, erfahrene Leute gewesen sind. Also Julius Barb, ein großer Theaterwissenschaftler und Kritiker, auch die Dirigenten, die mitgewirkt haben, das sind alles Leute gewesen, die über lange Erfahrung verfügten oder noch eine große Karriere vor sich hatten. Also das waren keine Leute, die blind durch die Geschichte liefen, aber sie liefen, wie man sagt, auf einem Auge vielleicht blind durch die Gegenwart, weil sie glaubten tatsächlich zu einem großen Teil, es ließe sich so etwas wie ein Arrangement mit den Nazis treffen. So mit in den Tenor, die Nazis haben uns lange genug gequält, nach einigen Jahren, die werden doch einsehen, wir machen gute Kultur, wir sind gute Menschen. Also alles das, was die jüdischen Lebenswelten so zu ihrem Thema machen, ne? Das haben ja diese Juden verzweifelt versucht, den anderen zu erklären. Sie sind nicht nur auch Menschen, sie sind dann vor allem Künstler. Ja? Das hat ihnen natürlich alles nichts genützt. Ne? Auf der anderen Seite kam die Kritik beispielsweise von Tucholsky. Also die Leute gehen freiwillig ins Ghetto und sind auch noch stolz darauf. Den Deutschen werden wir zeigen, was wir können. Ne? Und einer der Hauptbeteiligten sagte, wir werden etwas machen, dass die Deutschen sich schämen müssen. Also die Illusionen, die in solchen Vorstellungen zum Ausdruck kamen, waren, muss man sagen, letztlich ausschlaggebend. Weil diejenigen, die politisch bewusst waren, sind 1933 aus ganz anderen Gründen aus Deutschland weggegangen, weil die Nazis auch einen Grund hatten, also oder umgekehrt, diese Juden haben den Nazis auch einen Grund gegeben, was gegen sie zu haben. Ja? Während die anderen, die da geblieben sind und diese Kulturarbeit gemacht haben, natürlich dachten, also es ließe sich im schlimmsten Fall oder in der schlimmsten Illusion, es ließe sich so etwas wie ein jüdisches Staatstheater im Dritten Reich etablieren. Das haben sie tatsächlich geglaubt, also manche davon. Also über den Gedanken der Nothilfe, weil es darum ging, also arbeitslos gewordene Schauspieler und Musiker zu beschäftigen, die ja sonst ein lebendiger Skandal auf der Straße gewesen wären. Und das Ausland hätte sich gerührt und es wäre Empörung da gewesen und auch vielleicht auch noch in der deutschen Öffentlichkeit, wusste man alles nicht. Also über diesen Gedanken der unmittelbaren Nothilfe, mit dem man den Nazis sozusagen die Kosten abgenommen hat, nämlich die Kosten für der Sozialarbeit oder der Sozialfürsorge für diese Leute, diesen Gedanken hat sofort also eine Art Ideologie überhöht, dass man mit diesem Theater den Deutschen etwas zeigen müsste. Und diese Illusion hat sich nachher als sehr tragischer Irrtum herausgestellt, als es nämlich schon viel zu spät war, nämlich nach 38, als es wirklich nur noch darauf ankam, aus Deutschland wegzugehen und die nackte Haut zu retten, da wurde dieser Betrieb mehr und mehr, wie soll man sagen, also wirklich eine gespenstische Institution, die von dem, was sich in den Lagern dann abgespielt hat, eigentlich nicht mehr sehr viel unterschied. Ich kann mir vorstellen, wenn du so eine historische Arbeit machst, dass du, wenn du mit diesen Leuten redest und dass so viel Material jetzt auftaucht, auch diese Ambivalenz wieder hochkommt, haben viele, mit wenn du gesprochen hast, haben sie sich doch im Nachhinein noch dir gegenüber verteidigen müssen? Oder haben sie, sag mal, dieses Engagement doch noch ja, verteidigt? Oder wie stehst du da? Ist das schwer oder wie stehst du da? Sagst du das erstmal, das war so? Also sie mussten sich nicht verteidigen, weil sie auch nicht angegriffen haben. Nee, du mussten sich nicht verteidigen, aber haben sich von selber vielleicht. Oder? Das Interessante ist, dass dass das Meinungs- oder Einstellungsspektrum zu diesem Unternehmen von damals, dass sich das bis heute gehalten hat. Also manche sagen Dinge, da bleibt, wenn man das zuhört, bleibt einem erst der Mund offen stehen. Die sagen, das war die schönste Zeit meines Lebens, wenn sie im Kulturbund gewesen sind. Das sagen übrigens, also da unterscheiden sie sich nicht von der Mehrheit der deutschen Bevölkerung in dem Alter, die auch aus vielen Gründen und sogar gerechtfertigt sagen, die Nazizeit war die schönste Zeit ihres Lebens, weil anschließend ging es mit ihnen bergab. Aber diese Schauspieler oder die Musiker und alle Beteiligten, die reflektieren sozusagen die ganze Bandbreite der Einstellungen, die man zu diesem Unternehmen damals haben konnte. Also manche sagen, es war eine gute Sache, es war wichtig, die anderen sagen, es war eine große Illusion von Anfang an. Und das haben Sie auch, und da frage ich natürlich zurück, das ist Ihre Einstellung von heute oder ist das von damals? Nein, sagen Sie, ich habe von Anfang an, ich war zwar dabei, aber mir war klar, das ist eine Überbrückung. Ich bleibe hier so lange, bis mein Affidavit kommt, bis mein Visum kommt und ich möchte weg. Es war für mich von vornherein klar, dass ich weggehe. Und es gab auch wiederum andere, die haben sich von ihren Verwandten aus Amerika schreiben lassen, was willst du in Amerika, es gibt eine Depression in den Vereinigten Staaten, bleib hier, du hast doch einen Job. Und dann sagen sie, also bin ich geblieben. Bis ich gemerkt habe, also nach 38, also bis mit den brennenden Synagogen auch ihre Illusionen verbrannt sind. Ja? So lange sind sie geblieben und für nun leider sehr viele war es dann zu spät. Also dann brach der Krieg aus, selbst diejenigen, die nach Holland geflüchtet sind, ja, die Holland ja auch nur als Durchgangsstation betrachtet haben und von dort auf ihr Affidavit gewartet haben, für die war mit dem Einmarsch der Deutschen Holland war das plötzlich aus. Ja. Und in Holland, das ist ein besonderer Appendix zu unserer Ausstellung und auch zu der ganzen Kulturbundgeschichte, in Holland hat sich ja innerhalb eines einzigen Jahres die ganze Geschichte des jüdischen Kulturbundes wiederholt. Dort hat sich ist auf ein Jahr zusammengedrängt, was 8 Jahre in Deutschland gedauert hat. Und da ist die Creme des deutschen Kabaretts versammelt gewesen. Also die größten Unterhaltungskomiker aus Deutschland, teilweise auch Schauspieler aus dem jüdischen Kulturbund wie Max Ehrlich und der Komponist Willi Rosen oder Kurt Gerron. Sie haben tatsächlich das noch alles mal als Reprise erlebt. Und es ist fast nicht zu verstehen, warum der Generalsekretär dieses jüdischen Kulturbundes, also der Manager würde man heute sagen, der das alles aufgebaut hat, die Verwaltung geleitet hat, mit den Nazis die ganzen Verhandlungen geführt hat, über jedes Stück, das zensiert wurde, genehmigt, also diese unsägliche, entwürdigende Tätigkeit über Jahre hinweg gemacht hat, dass der in Holland tatsächlich genau dasselbe nochmal gemacht hat. Also das sind Dinge, bei denen man Schwierigkeiten hat, das zu verstehen. Ne? Berlin ist wieder die Stadt der Ausstellung.